Als ich das Szenario einmal bei einem Vortrag in Süddeutschland dem Publikum am Beispiel der Deutschlandfahne präsentiert habe, fiel der Aufruhr eher schwach aus. Das änderte sich aber schlagartig, als ich das Reinigungsinstrument variierte. Auf das Szenario »Die Frau kratzt die Toilette mit einem christlichen Kreuz sauber« reagierte das Publikum weniger gelassen. Es kommt offenbar auf die richtigen Gruppensymbole an. Heids Diagnose lautet, nur die Progressiven, besonders die im Westen, folgen der Ethik der Autonomie, in der es darum geht, Schaden an Individuen zu vermeiden. Alle anderen sind moralisch breiter aufgestellt. Wichtiger noch als das Individuum zu schützen, ist für sie, dass die Gemeinschaft und die heilige Tradition keinen Schaden nehmen. Sie wollen verhindern, dass das Ansehen ihrer Symbole oder die Reinheit ihrer Lebensform beschmutzt wird. Zusammen mit seinem Kollegen Jesse Graham hat Haidt aus Schwedders drei Ethiken Autonomie, Gemeinschaft, Heiligkeit 6 emotionsbasierte Prinzipien herausgearbeitet, die auf den Ergebnissen von Hunderten von Versuchen aus der Psychologie und Evolutionsbiologie beruhen, mit inzwischen mehr als 100.000 Testpersonen. Die drei erwähnten Fs der westlichen Moral gehören dazu. Fürsorge zeigt sich positiv in unserem Mitgefühl und stellt sicher, dass wir uns um Kinder und Hilfsbedürftige kümmern. Fairness äußert sich in unserem Gerechtigkeitssinn und sensibilisiert uns für das Gleichgewicht in der menschlichen Kooperation. Freiheit drückt sich in dem Wunsch aus, selbstbestimmt und ohne Zwang zu leben. Diese drei Prinzipien kann man in allen Kulturen und Religionen nachweisen. Wir reagieren mit negativen Emotionen auf Verletzungen dieser Prinzipien, und zwar mit moralischem Zorn. Wir sind empört, wenn Schwachen Leid widerfährt, Fürsorge, wenn andere unterdrückt werden, Freiheit. Oder wenn man sie ungerecht behandelt. Fairness. Bei Konservativen und bei Traditionalisten aus vielen nicht-westlichen Kulturen haben diese Prinzipien aber keinen absoluten Wert, sondern stehen gleichberechtigt neben drei weiteren Prinzipien. Erstens Loyalität. Da geht es um die Treue gegenüber dem eigenen Stamm, dem Volk, der Religion oder der Fußballmannschaft. Das zugehörige Gefühl sind der National- oder Vereinsstolz sowie die Verachtung für Fremde und Verräter.